Stellen Sie sich einmal folgende nicht seltene Situation vor. Fangen wir ruhig beim Mann an. Der Mann sieht im Verhalten seiner Frau etwas, das seines Erachtens der Korrektur bedarf, um die Qualität der Beziehung zu bessern. Er beginnt sie also zu korrigieren, wenn immer sie dieses Verhalten an den Tag legt. Die Frau nun sieht ihrerseits im Korrekturverhalten des Mannes etwas, das zum Zwecke der Besserung der Beziehung korrigiert werden muss. Und sie beginnt also das Korrekturverhalten zu korrigieren. Und Sie können sich leicht vorstellen, wie das nun sich hinaufsteigert. Und die beiden dann mühelos an der ganz typischen Schlussfolgerung ankommen, der andere ist böswillig oder verrückt. Auf Englisch lautet das viel besser, bad or mad. Und da nun gibt es also unzählige Beispiele dafür, nehmen Sie nur, das heißt Beispiele, wie etwas Gutes manchmal in ganz vertrackter und unvorhersehbarer Weise zu etwas Schlechtem werden kann. Und daher auch der Titel des nächsten Buches war ja eben vom Schlechten des Guten. Sehen Sie, die Medizin hat doch wunderbare Fortschritte gemacht. Es gibt ja keinen Zweifel, dass Ärzte heute in der Lage sind, Krankheiten komplikationslos zu heilen, die vor 30 Jahren unter Umständen noch absolut tödlich waren. Es gibt gar keinen Zweifel, dass die Medizin also in einer Phase sich befindet, in der also wirklich ganz große, bedeutsame Fortschritte noch weiterhin bevorstehen. Aber man beginnt nun auch schon zu sehen, dass eben gerade diese Fortschritte, dieses höchst erwünschte Resultat, nun seinerseits oder ihrerseits Konsequenzen zeitigt und Probleme erzeugt, die es vorher nicht gab. Es ist auch bekannt, dass immer wissenschaftlichere Unterrichtsmethoden zum Beispiel anscheinend immer mehr Halbgebildete erzeugen, dass immer schnellere Verkehrsmittel uns immer weniger Zeit lassen, dass mehr und bessere Sozialeinrichtungen irgendwie mit einer Zunahme an unselbstständigen, hilfsbedürftigen Menschen einherzugehen scheint. Und dass ganz besonders der größere Wohlstand merkwürdigerweise größere menschliche Probleme zu erzeugen scheint. Ich werde nie vergessen, wie ich in den unmittelbaren Nachkriegsjahren im höheren Polizeidienst des damals zu schaffenden Freistaats Triest in der angloamerikanischen Zone arbeitete und wie wir zur Zeit der größten Schwierigkeiten die scheinbar bevorstehende Invasion seitens Titos, die Tatsache, dass es keine Arbeit gab, der Hafen war zerstört, es gab nicht genügend Wohnungen, Familien wussten noch nicht, ob ihre Familienangehörigen noch am Leben waren, wo sie waren. Da gab es bei uns in einer Stadt, die damals mit den Flüchtlingen ungefähr 250.000 Einwohner hatte, 14 Selbstmorde im Jahr. Als ich Triest verließ, da war längst der Marshallplan angelaufen, der Hafen blühte, Häuser waren gebaut worden, Menschen lebten wieder einigermaßen anständig, die Cafés waren voll, Leute hatten bereits Automobile, Arbeit war da. Und da hatten wir 12 Selbstmorde pro Monat. Und das hat mir immer zu denken gegeben. Orwell dürfte das gewusst haben. Er schreibt in einem seiner Essays, Menschen mit leeren Bäuchen verzweifeln nicht am Universum. Ja, sie denken nicht einmal daran.